Phänomenales. Mensch und Natur, Vater Mond und Mutter Sonne, sie begleiten des Planeten Erde Lauf, als sei diese ihr eigentliches Kind. Widerspiegelungen davon finden sich an jedem Menschen. Diese zur Wissenschaft überzuführen sei Yoga, sie als Kunstform zu praktizieren sei Tantra. Schneider beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Themen und doch würde er sich dessen nicht gänzlich sicher sein können, dass er recht damit behalten wird, was er zu diesen Dingen einmal gesagt oder geschrieben hat.